Osteuropa fort. Mit einem Stück über neue Frauenbilder diesseits und jenseits des Ural. In Russland muss man sich ständig selbst verteidigen. Ich bin nicht so ein unglückliches Weib, schutzlos, mit dem man alles machen kann. Ich fange nie als Erste an, aber ich schlage immer zurück. Ja, das ist Selbstjustiz. Das ist nicht das, was eine Frau hübscher macht. Aber Selbstjustiz ist besser als absolute Gesetzlosigkeit. Да, самосуд это не самое приятное дело и не самое это не то, что украшает женщину, но самосуд лучше без предела. Нам не было даже семи еще лет. Коллективбild mit Dame. Frauen in Osteuropa. Ein Feature von Katja Artyomenko. Regie Hanna Georgi. Побеждал меня, бэнг-бэнг, убил меня, бэнг-бэнг, победил меня. Ich bin 30, habe keine Kinder, keine Eigentumswohnung und weiß immer noch nicht wirklich, wohin mit mir. Aber das ist in Ordnung. Ich denke, dass es in Deutschland vielen jungen Frauen genauso geht. Ich habe hier gelernt, eine Frau zu sein. Als ich mich mit 20 allein auf den Weg von Belarus nach Deutschland gemacht habe, fühlte ich mich noch wie ein Mädchen. Женщины, девушки, девочки. Девочки, девочек. Женщина. Frau auf Russisch. Девушки. Mit Frau wird man beschimpft, wenn man unbequem und laut wird. Женщины. Was erlauben Sie sich, Frau? Дети. Sie sind doch eine Frau. Frau, halt die Klappe, dein Tag ist der 8. März. Wenn man freundlich, nett und höflich ist, wird man mit Djevuchka, Mädchen, oder Djevushka, Fräulein, angesprochen. Alter unabhängig. Fräulein, braucht Ihre Mutter vielleicht einen Schwiegersohn? Zu Hause in Minsk. 5 Uhr morgens. Das Fernsehen schaltet sich automatisch ein. Mein Haus wird wach, meine Heimat aber nicht. Wie in einem Sumpf verschwinden die Menschen. Die meisten in ihren kleinen alltäglichen Sorgen, während an einer anderen Stelle des Landes jemand in die Ewigkeit entführt wird. Wie Dmitri Zawadzki, der Kameramann von Präsident Lukaschenka, der im Jahr 2000 plötzlich verschwunden ist. Ich bin Svetlana Zawadzkaya. Ich komme aus Belarus, geboren in Minsk. Hier habe ich auch mein Leben verbracht. Ich habe 2 Kinder. Ein Kind ist 4 Jahre alt, das andere 22. Я политолог и юрист и имею свой фонд. Ich bin Politologin und betreue die nach meinem Mann Dmitri Zawadzki benannte Stiftung. Svetlana Zawadzki, 40 Jahre alt, blond, klein, zierlich. Wir lachen bei unserem ersten Treffen sehr viel miteinander. Nicht, weil es lustig ist, sondern weil vieles nur mit Lachen zu verkraften ist. Du kämpfst für diesen Menschen. Denn eigentlich habe ich erst nach 5 Jahren verstanden, dass mein Mann niemals gefunden wird. Dima убили на второй день, после того, как похитили. Тогда я точно знаю, что его пытали. Weil Dima, mein Mann, nachdem er entführt wurde, am nächsten Tag ermordet wurde. Ich habe immer wieder auf die Stopptaste meines Aufnahmegeräts gedrückt, wenn ich das Gefühl hatte, diese zierliche Frau wird sich jetzt in Luft auflösen. Lassen Sie uns weitermachen. Lassen Sie uns weitermachen. Ich habe schon so lange nicht, ich habe schon lange nicht so viel gequatscht. Es hat mir gefehlt. Спой мне, птица, лебедь белая, как его я люблю. Спой мне, лебедь, птица белая. Das Pferd hat meinen Liebsten in ein fernes Land gebracht. Fakultät für Journalistik in St. Petersburg. Die Studentinnen unterhalten sich vor dem Seminarraum über ihre Beziehungen. Sie sind genauso jung wie ich, als ich nach Deutschland ausgewandert bin. Wie sie wollte ich Journalistin werden. In Belarus bin ich aber ziemlich schnell an Grenzen gestoßen. An die Grenzen der journalistischen Freiheit. So, Freunde, alles nach dem üblichen Plan. Lassen Sie uns was Lustiges und Interessantes besprechen. Nein, heute wird alles langweilig und traurig. Unser Thema, die Familie und die Familienstruktur. Am meisten werdet ihr heute über die Haupttendenzen im Wandel der Familie als Institution reden. Und ich wünsche mir besonders, dass ihr über eure eigene Erfahrung nachdenkt. An der Uni St. Petersburg unterrichtet Anna Bajcik, 37 Jahre alt. Ihr Seminar heißt Die soziokulturellen Aspekte der Informationsgesellschaft. Was für Erfahrungen haben wir denn? Erfahrungen aus eurem alltäglichen Leben. Mit 16 wurde Anna Bajcik die erste Miss Russland. Es hat sie so ergeben. Den Kilimanjaro hat sie auch bestiegen. Das hat sich auch so ergeben. Darauf ist sie stolz. Гора Килиманджаро знаменита тем, что там побывали флаги практически всех государств. Der Kilimanjaro ist dafür bekannt, dass dort die Flaggen fast aller Länder hingen. 1994 gab es die russische Fahne, die Trikolore dort noch nicht. Ich habe sie dort aufgestellt. Для меня она наиболее, наверное, вот моему самомнению, моему как раз. Eigentlich mag ich genau diese Geschichte, weil sie meinem Selbstbild, meinem Ego am besten gefällt. Die erste Miss Russland zu sein, ist natürlich cool, aber dass ich die Kilimandscharo-Geschichte dem Titel der Miss Russland zu verdanken habe, ist am coolsten. Vor kurzem war Anna Bajcik noch ein Bilderbuchmädchen aus St. Petersburg. Heute stellt sie Fragen. Sie redet, um Fragen zu stellen. Sich selbst, anderen. Wenn sie nachdenkt, berührt sie ihr Armband und dreht es. Rechts, links. Rechts, links. Ну вот я предложила им попробовать тогда вообще определить, а что же это такое за семейные ценности, о чем мы говорим? Ich habe meinen Studenten vorgeschlagen zu bestimmen, was eigentlich familiäre Werte sind. Und schon die erste Frage, mit der sie konfrontiert wurden, hat sie befremdet. Denn wenn das Individuum in der Lage ist zu überleben, ohne eine Familie zu gründen, ohne Ehe, weil es nicht für seine physische Existenz notwendig ist, dann gewinnt diese Struktur eine symbolische Bedeutung. Das heißt, die Familie wird für den modernen Menschen nicht zum Mittel des Überlebens, sondern zum Mittel, die eigene Identität nicht zu verlieren. Ein seltsames Konstrukt. Heute verspürte ich zum ersten Mal in meinem Leben diesen Urhass gegenüber diesen Mengen von Omas und Opas. Ich wünsche mir sehr, dass sie schneller den Weg zu ihren Vorfahren finden. Wegen dieser noch nicht ausgestorbenen Generation, wegen diesen Schweigsamen und Gehorsamen, leidet unsere Generation. Sie verursachen furchtbare Verzerrungen bei Wahlergebnissen. Sie haben nicht mehr lange zu leben, aber sie verderben unsere Zeit mit ihren stumpfsinnigen Stimmen. Bajena Rinska, 39 Jahre alt, Bloggerin aus Moskau. Eigentlich bloggt sie über Glamour und Prominenz. Gehört auch selber zu den Happy Few, wie die Fernsehstars Ksenia Sobchak, Svetlana Bondarchuk oder Polina Deripaska. Salonlöwinnen, die plötzlich politisch aktiv geworden sind. Здравствуйте, меня зовут Бажена. У меня очень популярный Live Journal. У меня 173 тысячи подписчиков на Фейсбуке, и я веду колонки в разных средствах массовой информации в России. Hallo, ich heiße Bajena. Ich habe ein sehr populäres Live Journal. Ich habe auch 173.000 Follower auf Facebook. Und ich schreibe als Kolumnistin für diverse Medien. LiveJournal ist eine der ersten Blogger-Plattformen in Russland. Dort heißt Bajena Becky Sharp, wie die zentrale Gestalt im Roman Jahrmarkt der Eitelkeit von William Makepeace Thackeray. Ich musste mir einige Eigenschaften von Becky aneignen. Es hat mir an Zynismus gefehlt, an Berechnung, am Bestreben, bis zum Ende zu gehen. Ну, например, мой пост про пожилых людей, и на меня началась, меня настал травить телеканал НТВ по заказу администрации президента. Auf mich wird regelmäßig Druck ausgeübt. Zum Beispiel mein Blog-Eintrag über alte Menschen. Der landete bei der Administration des Präsidenten. Der Sender hat eine Hetzkampagne gegen mich begonnen. Aktueller Status des Blog-Eintrags: Not found. Der Blog bezog sich auf die letzten Bürgermeisterwahlen 2013 in Moskau. Bajena Rinska hatte für den Oppositionellen Alexei Nawalny gestimmt. Viele Rentner ihrer Meinung nach für den Kreml, weil das russische Fernsehen es so gewollt hat. Der Skandal um Bajena Rinska ist aus der virtuellen Wirklichkeit auf eine der zentralen Straßen in Moskau verlagert worden. In einem unkontrollierten Wutausbruch schubste Rinska den Journalisten, versuchte ihm die Kamera wegzunehmen und schlug ihm ins Gesicht. Geht weg! Was haben Ihnen die Rentner angetan? Was machst du? Bist du verrückt geworden? Was? Also. Weil das russische Fernsehen es so wollte, begann im Juni 2014 auch das Gerichtsverfahren gegen Bajena Rinska wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Am 29. September 2014 wurde Bajena zu 12 Monaten Strafarbeit verurteilt. Ich weigere mich, öffentliche Toiletten und Höfe zu putzen, um meine Feinde damit zu belustigen, lautet das Statement von Bajena. Sie will in Berufung gehen. Ich schlage mich immer, wenn das Gericht mich nicht verteidigen kann. Ich bin nicht daran gewöhnt, duldsam zu sein. Wenn die Menschen nach 5 Mal immer noch nichts begriffen haben, bewusst Konflikte provozieren und mich jagen, wie die Korrespondenten, mich beleidigen und mich an der Kleidung festhalten, mich auf der Straße abfangen, fange ich an zu antworten. Ich bin wirklich ein sehr reizbarer Mensch. Aber wenn ich in Europa wäre, in Europa würde ich mich mit keinem schlagen. Bang, bang, я убила тебя, bang, bang, победила тебя, bang, bang. Этот мерзостный звук, bang, bang, убила я тебя. Ich lebe in der belarussischen Stadt Vitebsk, in einer sehr schönen Stadt. Ich arbeite als Straßenbahnfahrerin seit 13 Jahren. Ich liebe meine Arbeit sehr. Ich würde sagen, dass der Beruf Straßenbahnfahrer ein Frauenberuf ist, weil die Steuerung nicht so schwer ist. Ein Mann muss ein Lenkrad haben, kein Hebel. Елена Иванова, 35. Die Straßenbahnfahrerin aus Witebsk, der belarussischen Hauptstadt der Straßenbahnen. Immer mit perfekter Maniküre, einem Lächeln auf den Lippen und einer gescheiterten Ehe hinter sich. Утро, 3:15 подъем, каждый день, каждое утро. Morgens um 3.15 Uhr stehe ich auf. Jeden Tag. Mache mich für die Arbeit fertig. Trinke meinen Kaffee. Um 4.20 Uhr fahre ich los. Ich brauche etwa 1 Stunde für alles. Ich schmiere Brote für das Frühstück meiner Tochter. Um 5 Uhr beginnt meine Fahrt am Straßenbahndepot. Und so geht das jeden Morgen. Bis 9, 9.30 Uhr bin ich auf der Arbeit. Dann fahre ich nach Hause, schlafe ein bisschen, wache auf und koche das Mittagessen, damit meine Tochter, wenn sie aus der Schule kommt, was essen kann. Und dann fahre ich wieder zur Arbeit. Für die Verdienste um das Vaterland wurde Jelena als beste Straßenbahnfahrerin der Republik ausgezeichnet und hat dafür einen Fernseher bekommen. Nächster Halt, Maidan der Unabhängigkeit. Kiew, der Winter 2013-2014. Mitglieder der ukrainischen Spezialeinheit Berkut vor dem Gebäude des Ministerkabinetts. Reihen von ukrainischen Frauen vor den Berkut-Männern. Und davor wieder Reihen der Spezialeinheit. Ein geschlossener Kreis, in dem viele Welten angeschlossen sind. Ich sehe meine alternde Mutter. Sehe deine Hände, meine Mutter. Spüre deine Zärtlichkeit. Ruhm unserer Mutter Ukraine. Ruhm den Helden. Ruhm der Nation. Tod den Feinden. Ukraine über alles. Ein paar Kilometer weiter, der Alltag, aus dem viele ukrainische Frauen ausbrechen wollen, ins Ausland. Меня зовут Наталья Коваль. Я профессиональная сваха, и я помогаю женщинам Украины найти свою судьбу во всем мире. Ich heiße Наталья Коваль. Ich bin professionelle Heiratsvermittlerin und ich helfe den ukrainischen Frauen, ihr Schicksal zu finden. In der ganzen Welt. Наталья Коваль, 37 Jahre alt. Eine Heiratsvermittlerin mit Magisterabschluss in Philologie. Sie redet über sich selbst oft als Vertreterin aller ukrainischen Frauen. So wie man über eine Marke redet, obwohl sie sich selbst als Frau nicht mehr zu vermarkten braucht. Verheiratet, 2 Kinder. Was erzählt sie den ausländischen Männern über die Frauen aus der Ukraine? Vor allem erzähle ich den Männern, dass unsere Frauen irrational sind. Это выражается в том, что она может сейчас себе купить за 500 долларов сапоги, потому что. Das zeigt sich darin, dass sie sich Stiefel für 500 Dollar kaufen, weil sie schön sind, weil sie cool sind, weil sie 500 Dollar kosten und weil sie das der Nachbarin oder der Arbeitskollegin unter die Nase reiben kann. Потому что она в них будет ходить, потому что они красивые, и они стоят 500 долларов, и она утрет нос соседке или там коллеге по работе. Und dann wird sie sich monatelang von Kartoffeln ernähren. Weil ihr Gehalt nur für die Stiefel gereicht hat. Was erzählt sie den Männern noch? Dass wir sehr launisch sind. Und den Mann, der nicht sofort für 100 Dollar Rosen kauft, weil er das für Verschwendung hält und uns lieber dieses Geld gibt oder nur 3 Rosen kauft, den halten wir für geizig. Говорю мужчинам, что какой бы ни была красивой твоя женщина, как бы, какой бы она звездой ни была, когда она приедет к тебе в гости, она будет у тебя дома убирать. Ich erzähle den Männern auch, wenn sie dich besuchen wird, dann wird sie bei dir die Wohnung putzen. Egal wie hübsch sie ist. Egal was für eine Prinzessin sie ist. Девки, девочки. Девочки, девки, девки. Девчонки. Девушки. Девочка. Ein braves Mädchen. Девушки, женщин. Девчонка. Ein Mädchen, das Unsinn macht. Auch ein weinender oder feiger, schüchterner Junge. Девчурка, das bescheidene, zärtliche, niedliche Mädchen. Zivica, ein Mädchen beim Warten auf die Liebe ihres Lebens. Zjevka, ein vulgäres Mädchen. Die Pförtner in meiner Schule waren immer Frauen. Auf Russisch Вахтёры. Die Wächter also. Sie wachten darüber, dass wir die Schule nicht schwänzten, dass unsere Jacken nicht von den Garderoben geklaut wurden. Daher wusste ich von Kindheit an, Frauen sind diejenigen, die kontrollieren, bewachen, um das Gefühl kontrollierbar zu sein, für das weitere Leben erwecken. Ich war ein sowjetisches Kind. Ich war ein Aktiebrunner. Ich war ein Pionier. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass nur die aufgenommen wurden, die die besten Noten hatten. Ich hatte keine schlechten Noten. Deshalb war ich sehr stolz darauf, dass ich als einer der Ersten in meiner Klasse ein Pionier wurde. Wahrscheinlich war es mir nicht bewusst, was es bedeutet. Aber ich spürte diesen großen Stolz. Die Zukunft bestrafte. Die Zukunft war die Sanktion. So wie das Fegefeuer. Weil man alles richtig macht, wird sie gar nicht eintreten. Denn die Zukunft war das, was in der Gegenwart bereits existierte, bei den anderen. Man musste nur abwarten. Ich bin als kleines Mädchen den Regeln gefolgt. Pionier durfte ich aber trotzdem nicht werden. Als ich eingeschult wurde, zerfiel die Sowjetunion. Statt des roten Pionierhalstuchs gab es für mich plötzlich rot gefärbte Eier zu Ostern. Wissen Sie, wir haben angefangen, Ostern zu feiern. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich in der Schule sagte, heute ist Ostermontag oder sowas. Die Lehrerin guckte mich so schrecklich an, hat aber nichts gesagt. Es war der Zeitgeist, der irgendwie subversiv war. 1985 begann schon die Perestroika. Da war ich in der 5. Klasse. Offenbar war schon etwas zusammengestürzt. Vielleicht bin ich der Zeitgeist der damaligen Zeit. Я народился тут, в Україні, по Над шерим небом я народился тут. Ich bin hier geboren. In einem Land unter grauem Himmel. Im Kartoffelland, Kolchosenland und im Land des dunklen Brotes. Im Land der Anmeldungen und kaputten Wasserhähne. Im Land von 100 zerstörten Kirchen. Geburt, Kindergarten, Schule und Hochschule. Ich bin hier geboren. Und ich bleibe auch hier. Наша сім'я дуже складні 90-ті роки. Виживали ми за счёт більше матері, ніж отця. Für unsere Familie waren die 90er Jahre sehr schwer. Wir haben diese Zeit dank der Mutter überstanden. Leider sucht mein Vater jetzt sein Glück im Alkohol. Er ist Akademiker, Ingenieur. Er war der Leiter einer Fabrik. Как это сленгом можно выразить? Он просто на всё забил. Он потерял шикарную работу, он потерял шикарный статус в обществе. Wie man so sagen würde, mein Vater hat alles versaut. Er hat seine Arbeitsstelle verloren, seinen schicken Status in der Gesellschaft. In ihm ist etwas zerbrochen, ja. Wenn du eines Tages aufwachst, wie alt war ich da? 13 Jahre alt und verstehst, dass alle deine Ersparnisse abgewertet sind. Alles Geld, das es in der Familie gab, verschwunden ist. Ja, das waren die 90er Jahre. Горіла сосна палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Горіла сосна палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина. Lassen Sie uns meine erste Ehe überspringen. Ну, от я когда у мене 28 лет родился син. Это знаменитая история про старородящую, я её видела. Diese Erniedrigung, eine Altgebärende zu sein, habe ich erlebt, als ich mit 28 Jahren meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Wir haben Formulare, sie waren damals noch sowjetisch, aus dem Jahre, schieß mich tot. So, da wurden die Daten ausgefüllt. Das Alter der Mutter, sagen wir von 18 bis 20, von 20 bis 25 und so weiter. Altgebärende. Diese herabsetzende Kategorie, die jeder einsehen kann. Ich habe sie gesucht und ich habe sie gefunden, so. Und ich war erst 28. Heute liegt das durchschnittliche Heiratsalter in der Ukraine bei 23 Jahren für Frauen und 26 für Männer. Die gesamte Ukraine lebt noch in dieser konservativen Weltvorstellung. Wenn wir nicht über Millionenstädte wie Charkow, Kiew oder Odessa sprechen. Hier kann eine Frau bis 30 unverheiratet bleiben. Unsere ukrainischen Männer meinen, wenn sie älter ist als 25, das ist schon ein bisschen alt. Вот, если она старше 30, то как это, что это она, что это ей не Нею никто не заинтересовался, она никому не была нужна. Почему это она замужем не была? Wenn sie über 30 ist, dann fragen sie, warum hat sich bis jetzt keiner für sie interessiert? Warum war sie noch nicht verheiratet? Weiter kann ich nicht mitreden, nur fragen, nur zuhören. Ich habe mit 20 nicht geheiratet. Ich bin ausgewandert, in den Westen. Meine Erinnerungen enden hier. Die Erinnerungen an das Land, in dem das Wort Feminismus immer noch ein Schimpfwort ist, wo Feministinnen als hässlich, sexuell unbefriedigt und Männerhasserinnen dargestellt werden. In Deutschland lernte ich, Fragen zu stellen, Zweifel zu erlauben, Unsicherheit zuzulassen, Unbestimmtheit zu erfahren. На данный момент я известна как участница группы Pussy Riot. Zurzeit bin ich bekannt als Pussy Riot Mitglied. Так, я художник, работаю в Москве. Вот, мне 31 год сейчас. Sonst bin ich Künstlerin. Arbeite in Moskau, bin 31 Jahre alt und bin momentan auf Bewährung entlassen. Ну, как-то так. Нахожусь под условным сроком. Катя Самуцевич. Pussy Riot Aktivistin. Eine neue Generation von Frauen. So etwa ab 20. Wenn der Mensch bereits ausgebildet ist, wenn diese aktive Phase, das Leben eines Erwachsenen, beginnt, treten die ungeschriebenen Pflichten einer Frau in Kraft. Sie muss eine Familie gründen, sie muss ein Kind zur Welt bringen, sie muss einen Mann heiraten, sie muss... Ну, когда, например, уже за 40 и у женщины ничего нет, это считается уже максимально ненормальным. Wenn sie 40 wird und das alles nicht hat, gilt sie als Außenseiterin. Ich bin zum Beispiel childfree. Ich habe keine Kinder und will keine. Das ist unser Problem. Den jungen Frauen wird es aufgezwungen, Kinder haben zu müssen. Deshalb entwickelt sich jetzt in Russland auch die Gegenbewegung childfree. Katja Samuzewitsch gehört zu meiner Generation. Jahrgang 1982. Eine Frau wie sie kannte ich bislang nur aus den deutschen Medien. Ich habe Industrieelektronik studiert. Und dann, als ich die Rodchenko-Kunstschule besucht habe und nicht arbeiten gegangen bin, habe ich erstmal niemanden in meiner Familie davon erzählt, weil das wieder Gender ist. Eine junge Frau darf sich nicht mit der Kunst beschäftigen. Die Kunst ist für Männer, für eine andere Kaste. Nicht für Frauen. Искусство это там для мужчин, вот там каста другая, вот. А все-таки это не для женщин. Но зачем тебе? Wofür brauchst du das schon? Es gibt Maler wie Kandinsky, Malevich. Was hast du da zu suchen? Katja Samuzewitsch. Auch Bewährung entlassen statt 2 Jahre Arbeitslager. Davor ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Das Pussy-Riot-Bann-Gebet an die Mutter Gottes in der Erlöserkirche, Russland von Putin zu befreien, wurde in Russland erhört. Von den Falschen. Vom Kreml. In der Tat heißt unerlaubte Kunst nicht, dass sie ungesetzlich ist. Es bedeutet einfach einen Verstoß gegen merkwürdige Regeln, die oft gar nicht notwendig sind. Daher ergibt es sich oft, dass Künstler, um Kritik auszuüben, bewusst oder unbewusst diese Regeln verletzen. Es würde absurd aussehen, wenn ein Künstler, der aus Protest und mit einer ziemlich ernsten Kritik auftritt, damit beginnt, alle Welt um Erlaubnis zu bitten. Natürlich wird man dafür keine Erlaubnis bekommen. Daher kommt diese Idee der Verletzung der Grenzen. Das ist eine aktive Stellungnahme, wenn sich die Künstler auf fremde Gebiete begeben. Uns hat man auch gesagt, ihr müsst in eine Galerie gehen, ins Museum, wo es erlaubt ist, wo euch nichts passieren kann. Aber ihr seid in die Kirche gegangen. Warum Kunst in der Kirche? Die Künstler sagen, die Kunst muss überall sein. Devotschka, vielleicht können Sie mir helfen? Vor der Kasana-Kathedrale. Irgendwo zwischen dem Kreml und dem Moskauer Einkaufszentrum GUM. Als ich in meine Tasche nach Geld suche, werde ich fast überfahren von der Nonne, die von mir eine Spende für die Kirche verlangt. Im Befehlston. Ich weise sie zurück. Danke, meine Süße. Sie denken nur an sich und nicht daran, was mit uns wird. Es ist sehr schwer. Ich bettel für Medikamente. Ich kann nicht mehr. Ich komme gegen 5 Uhr und stehe hier bis um 8. Tagsüber komme ich nicht, nur abends. Ich war gestern in der Kirche. Hier ist die Ikone Mutter Gottes vom Zeichen. Nehmen Sie die. Danke. Behalten Sie die. Es gibt Leute, die sie mehr brauchen als ich. Na gut. Danke. Svetlana Zawadzkaya. Begegnest du einem Menschen, erkennst du sofort, dass er ein Schicksal hinter sich hat. Und du musst die Frau respektieren, weil sie ihre Last getragen hat. Und du hast deine getragen. Und du darfst dich nicht über sie stellen. Ich habe so eine Tragödie und was hast du schon für eine? Weil jede, wirklich jede etwas Schlimmes überstanden hat. Vielleicht nur die ganz jungen Frauen, die haben noch nichts durchgemacht. Anna Bajcik. Verstehen Sie, was für eine Lebensgeschichte das ist? Diesen Lebensweg habe ich auch dank dem Titel Miss Russland gewählt. Ich will in den Journalismus. Warum? Mutter im Handel, der Vater Ingenieur? Ich habe bei keiner Schülerzeitung mitgemacht und ins Fernsehen zu wollen, ist sowieso peinlich, so diese einfachen, dummen Dinge. Und plötzlich interessierten sich die Onkelchen und Tantchen, die Himmelsbewohner, die Vertreter des Journalistenberufs für mich. Für dieses 16-jährige Niesmischlonisch, dieses begriffsstutzige Kind. Bajena Rinska. Heute haben die Frauen mehr Möglichkeiten, um reich zu werden. Sie können selber reich werden. Eine Frau kann kein Oligarch werden, aber sie kann ein wohlhabender Mensch werden. Als gute Anwältin. Gute Psychotherapeutinnen zum Beispiel verdienen auch nicht schlecht. So 200.000 Rubel im Monat. Wie wichtig ist die Arbeit für Sie? Sehr, sehr wichtig. So wichtig, dass ich nicht nach Europa auswandern möchte. Denn dort werde ich keine Arbeit mehr haben. Und für mich ist es sehr wichtig, unabhängig von meinem Mann zu sein, um mich nicht in ein abhängiges Anhängsel zu verwandeln. Katja Samuzewicz. В СИЗО у меня были сокамерницы, они сидели по 159 статье, это экономические мошенники. In der Untersuchungshaft waren zum Beispiel Frauen, gegen die nach Artikel 159 wegen wirtschaftlichen Betrugs ermittelt wurde. Sie sagten mir, dass sie sich für sich und ihre Familie um ein würdiges Leben bemühen. Das ist eine spannende Entwicklung. Ausgerechnet die Frauen begreifen sich als Verantwortliche für finanzielle Sicherheit ihrer Familien und sind bereit, dafür sogar eine Straftat zu begehen. Viele Frauen streben jetzt die finanzielle Emanzipation an. Ein liberaler Feminismus sozusagen. Sie selbst halten sich nicht unbedingt für Feministinnen. Die Frauen aus meiner Kindheit waren nicht anders. Die Familie zu ernähren gehörte zu den Pflichten einer Frau, ebenso wie Kinder zu gebären. Denn nur so wurde eine junge Frau zum vollwertigen Mitglied der Gesellschaft. Als ich nach Deutschland kam, war ich irritiert über die deutschen Frauen, die in Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Warum streben sie keine finanzielle Unabhängigkeit an? In Belarus hatte ich gehört, dass die deutschen Frauen sehr emanzipiert seien. Im sowjetischen Russland war Hausfrau zu sein, milde ausgedrückt, nicht üblich. Es sah sehr seltsam aus. Was ist mit der Frau nicht in Ordnung? Papa war Ingenieur, Mama должна была тоже быть обязательно кем-нибудь. Хоть врачом, хоть учителем, да хоть, ну, хоть кем-нибудь. Der Vater war ein Ingenieur und die Mutter musste auch irgendjemand sein, unbedingt Ärztin, Lehrerin, irgendwer. Straßenkehrerin oder Gärtnerin letztendlich. Hier ist das Büro. Hier ist mein Eimer. Da gehört der Verbandskasten rein. Zwei elektrische Handschuhe, wenn was ist. Fahrplan. Fahrbrief mit Versicherung. Schlüssel. Und wir nehmen uns noch ein Funkgerät mit für die Verbindung mit anderen Fahrern. Und das tragen Sie alles im Eimer? Ja, das gehört zum Eimer. Wir brauchen noch ein Lommik, ein Brecheisenchen. Aber das ist schon in der Straßenbahn. Ich sage oft, ich bin das Gesicht der Stadt. Ich muss gut aussehen. Als bei mir im vergangenen Jahr ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert wurde, haben die Ärzte mir sofort verboten, Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Ich habe das Krankenhaus aber auf hohen Schuhen verlassen. Geld. Auf Russisch. Деньги. Grosche. Auf Belarussisch. Groschi. Auf Ukrainisch. Meine Mutter hat mir beigebracht, Geld muss verdient werden. Geld ist Gehalt. Зарплата. Auf Russisch. Заробок. Auf Belarussisch. Зарплата. Auf Ukrainisch. Красота. Die Schönheit. Im Osten will man nicht gut, sondern schön leben. Und dort sagt man, Schönheit ist Macht. Квартплата. Да, мне сейчас очень стыдно, что я без маникюра, но это просто у меня вот из-за этой истории как бы ногти вцепились в лицо, это на самом оскорбившем мне. Ich schäme mich sehr dafür, dass ich jetzt keine Maniküre habe. Aber das ist wieder diese Geschichte. Ich habe dem das Gesicht zerkratzt, der mich beleidigt hat. Die gepflegten Hände von Bajena Rimska weisen keine sichtbaren Makel auf. Kurzgefeilte Nägel, unauffälliger Nagellack. Meine Hände zeigen auch keine offensichtlichen Mängel. Aber ich weiß ganz genau, eine russische Frau wird gleich erkennen, dass ich meine Maniküre keine Zeit gewidmet habe. Hier in Moskau schäme ich mich plötzlich für meine Hände. Sie sind längst unter dem Tisch versteckt. Ehrlich gesagt, gefällt mir viel mehr, wie die russischen Frauen aussehen und nicht wie die deutschen. Und das ist nur meine Meinung. Meinen Sie jetzt auch mich? Es ist mir unangenehm und kommt mir merkwürdig vor, dass die Frauen in Deutschland das anziehen, was aus dem Schrank auf sie gefallen ist. Sie sehen unweiblich aus, besuchen nur selten Kosmetikerinnen und sie lassen sich gehen. Ausländer machen sich auf den Weg in die Ukraine, um die Schönheiten mitzunehmen. Sie gucken sich irgendwelche Internetseiten an, sie sehen die Schönheiten. Dass wir kluge Köpfe sind, mit 5 Abschlüssen, mit einem Haushalt, mit einem Kind auf dem einen Arm und dem zweiten auf dem anderen, Katze, Hund, Kuh, darüber wissen sie nichts. Когда они об этом узнают, у них наступает настоящий шок, потому что, ну, многие из наших женщин это универсальные солдаты, ну, мега-женщины. Und wenn sie davon erfahren, sind sie schockiert, weil viele unserer Frauen Soldaten sind, Mega-Frauen. Wissen Sie, das sage ich auch über mich selbst. Im Büro von Natalia Kowal. Die Heiratsvermittlerin aus der Ukraine spricht mit einer ihrer Bräute darüber, welches Foto sie für ihr Portfolio nehmen soll. Ich habe da was mit Stickerei an. Ich gucke mir das an und suche was aus, damit es nicht zu sexy wirkt. Ja, such aus, was am besten passt. Ich will sonst nicht stören. Ich umarme dich, Umica. Wissen Sie, in unserem Land ist das Aussehen deine Visitenkarte. Ну потому что если я буду неопрятно одета в джинсах и в какой-то кофте, клиенты, которые приходящие ко мне, они меня видят первым. Wenn ich unordentlich angezogen bin, irgendwelche Jeans und Pullover, meine Kunden, die zu mir kommen, die sehen zunächst mich. Und ich vertrete die ukrainischen Frauen, bin sowas wie ein Botschafter aller ukrainischen Frauen. So sehen die ausländischen Männer, wie wir sein können. Wenn du ein Gemälde im Spiegel sehen möchtest, musst du dich damit befassen. Wenn du eine картинку в зеркале, то этой картинкой надо заниматься. Und wenn eine Frau bis zum 30. Lebensjahr keine Schönheit geworden ist, dann ist sie dumm. Es gibt bei uns so einen Spruch. Наконец-то всем на радость. Мы теперь нашли слова такие, те, что точно отвечают положению вещей. Мы все. Wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Klügsten und am bescheidensten. Vollkommener als in allen Lobeshymnen. Aber das ist ein Genderproblem. Es ist nicht schlimm, gut aussehen zu wollen. Auch wenn der Mensch das nicht für sich, sondern für einen anderen macht, für einen Mann. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur keine Alternative möglich ist. Entscheidet sich eine junge Frau anders und sagt, es ist mir egal, wie die Männer mich sehen, wird sie ganz schön schief angeguckt. Sie tanzt damit aus der Reihe und verliert ihren Status in der Gesellschaft. Sie wird nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen. Ist das mit Lachs und Spinat? Zum Teufel, ich habe mich vertan. Na gut, jetzt weiß ich es. Ich esse keinen Bacon. Guten Tag, ich heiße Irena Karpa. Ich schreibe Bücher, komponiere und dichte Lieder. Ich habe eine Band, die Karpa heißt. Ich bin auch Bloggerin und Mutter von 2 Kindern und einem Hund. Ich reise sehr viel. Ich bin 32 Jahre alt. Klein und zerbrechlich, wie aus Porzellan. Kurzer Haarschnitt, Jeans, Turnschuhe, Mütze. Sie hat es auch in die deutschen Medien geschafft. Als eine der Aktivistinnen, die auf Facebook zum Sexboykott gegen Russland aufrufen. Auf dem Foto trägt sie ein T-Shirt. Darauf sind 2 Hände abgebildet, die eine Vagina formen. Die Unterschrift: Lass keinen Russen ran. In meiner Kindheit war ich so eine Individualistin, Misanthropin. Während alle Kinder im Freien gespielt haben, war ich sehr dick, nachdenklich, hatte wenig Freunde, schrieb meine Bücher und setzte mich mit Fragen der Schöpfung auseinander. Ich erinnere mich sehr gut daran. Als ich 15 wurde, wurde mir klar, mit der Kindheit ist es vorbei. Ich hatte mich aber noch gar nicht richtig ausgetobt. Noch vor ein paar Jahren galt in Belarus, Russland oder in der Ukraine eine Frau mit 35 Jahren als alt. Sie verwandelte sich ab diesem Alter in eine Tante, Tjotka, die die schönsten und aktivsten Jahre ihres Lebens bereits hinter sich hat. Morgens machte sie sich für die anderen hübsch. Abends ein alter Hauskittel, der genauso müde und abgetragen wie sie selbst aussah. Und nur einmal im Jahr war sie wieder Frau. am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Ich hatte immer Angst davor, weil ich davon gehört habe, weil ich es gesehen habe. Wenn die Frauen heiraten, haken sie ihr Leben ab. In Russland werden die Frauen zu Tanten, wenn sie ein paar überflüssige Pfunde haben. Tante kann man in Russland auch schon mit 25 und 30 werden. Meiner Meinung nach ist jede, die eine Kleidergröße über 42 hat, eine Tante. Tante ist ein Lebensstil. Sie entwickeln sich nicht. Obwohl ich eigentlich auch in der Psychotherapie Tanten gesehen habe. Wenn du eine schlanke, geschäftige Frau bist und über 40, dann bist du eine Frau und keine Tante. Früher gab es sowas nicht. У нас вот здесь это есть, то есть как-то ментально достаточно мощно, личностно, да, вот мощные женщины. Es gibt bei uns viele mental starke Persönlichkeiten, mächtige Frauen. Aber durch unsere soziale Ordnung wird das Recht auf mehr sehr stark unterdrückt. Und zum Schluss führt es dazu, dass sie ständig schreien. Ein sehr einfacher Mechanismus, wenn die Ambitionen nicht verwirklicht sind. In Osteuropa wirst du Tante, wenn du aufhörst, dich zu lieben. Die Tante, die grundlos schimpft, die in der Schlange schubst, die so misstrauisch guckt. In meiner Erinnerung ist sie unberechenbar, weil ihr Leben so unerträglich routiniert geworden ist. Familie, Vollzeitjob, jeden Tag schwere Einkaufstüten, jeden Tag in einem überfüllten Bus zur Arbeit, keine Waschmaschine. Ich habe gelernt, meine Aufgaben an Männer zu delegieren. So gesehen unterscheide ich mich sehr von der sowjetischen Frau, die wie ein Pferd arbeitete. Ich habe schon die Minderwertigkeitskomplexe einer Megafrau, einer eierlegenden Wollmilchsau quasi. Ich glaube, dass die nächste Generation viel gesünder wird, weil Frauen weicher, milder geworden sind. Das Arbeitspferd wurde etwas entlastet. Mein Pferd. Nicht weinen, ich kenne die Beschwerde. Wer sagt Ihnen denn, Sie seien weniger wert? Kindchen, wir alle sind ein wenig Pferde. Jeder von uns ist auf seine Art Pferd. Vielleicht, weil es bejaht, keine Amme mehr brauchte. Vielleicht fand es meine Zumutung würdelos. Kurz, das Pferd gab sich einen Ruck, trat aufs Bein, aufs Verstauchte, wieherte laut und ging los. Es schwenkte den Schweif, ein Kind, ein rothaariges. Heiter ging's heim in den Stall, wo es wohnte. Ihm war nun, es wär's noch ein Fohlen, ein fahriges, und es lohnte zu leben und zu arbeiten lohnte. Wladimir Majakowski, 1918, eine meiner Lieblingsdichter, ein Mann, einer von mehreren, die mich reizten, inspirierten, meine Sprache erfanden, die mich formten. Musiker, Künstler, Dichter und Schriftsteller, die mich mir näher gebracht haben, meine ewigen Begleiter, alles Männer. Wer steckte im Knast zweimal in die Scheiße seinen Rüssel, der hat jetzt eine goldene Toilettenschüssel. Bin seit Tagen am Maidan, hier ist es toll, von der Unterdrückung hab ich die Nase voll. Ab November 2013 werden in der Ukraine andere Stimmen lauter. Die Stimmen auf dem Maidan. Die Stimmen der Verzweiflung. Irena Karpa, Schriftstellerin und Musikerin. Die Ukraine war schon immer ein Land des Matriarchats. In der Kosakenzeit zum Beispiel war Scheidung eine Schande für den Mann, nicht für die Frau. Sie bekam nach der Scheidung alles. Sie hatte auch das Recht, sich einen Mann auszusuchen. Sie kam in sein Haus und blieb dort so lange, bis seine Eltern der Ehe zustimmten. Бо так само було право в незаміжній козачки вибрати собі чоловіка, прийти до нього додому і сидіти, поки його батьки не погодяться, щоб вони одружилися. Ich glaube, einige von uns tragen bis heute diesen Mikrochip der Freiheit in sich. Die anderen haben aber diese Angst im Rückenmark. Mein Gott, was wird morgen aus uns? Ой, рапиночка, ти зеленая. Im Märchenland Belarus bleibt es still. Sogar die lauten Tjotki-Tanten, die Imon gerne in überfüllten Bus geschimpft haben, sind leiser geworden. Fast verstummt. Alles läuft hier nach Plan. Wie die Straßenbahn von Jelena Ivanova in Vitebsk. Ich liebe es einfach, unterwegs zu sein. Unterwegs mit der Straßenbahn. Es ist manchmal schwer, weil der Weg vorgegeben ist. Weil mein Weg sich jeden Tag wiederholt. Andererseits hat der vertraute Weg seine Vorteile. Ich kenne seine Nuancen. Ich weiß ganz genau, wann und an welchem Ort mir ein Auto unerwartet in die Quere kommen kann. So kannst du viele böse Überraschungen von vornherein ausschließen. Es ist unwichtig, wie viele Frauen es in unserem Parlament gibt. Wichtig ist, welche Position sie dort vertreten. Wenn wir über das belarussische Parlament sprechen, dann sprechen wir über eine ausschließlich zustimmende Haltung dem politischen Regime gegenüber. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Wenn wir über das belarussische Parlament sprechen, dann verstehen wir, dass diese Position der Zugeschlagenen von Frauen und von Männern ist. Dania Sitzko, Regisseurin und Aktivistin aus Minsk, 28 Jahre alt. Ja, der Prozentteil der Frauen im Parlament stimmt. Damit wird der Schein einer gelungenen Genderpolitik und Gleichheit vorgetäuscht. In Wirklichkeit können wir hier keinen feministischen Diskurs beobachten. Jede Frau und jeder Mann ist in dieser Politik machtlos, solange das Land von einem Mann regiert wird. Meine Großmutter kommt aus Russland. Als ich als kleines Mädchen mit ihr im August 1991 den Putsch im Fernsehen verfolgte, fragte ich sie ängstlich: Babuschka, was ist der Unterschied zwischen Revolution und Krieg? Ach, meine Девочка, sagte meine Großmutter, vor einer Revolution brauchst du keine Angst zu haben. Die da in Moskau bekämpfen sich für irgendwas. Bei uns hier im Dorf wird es aber so bleiben, wie es schon immer war. Сейчас наши власти они вообще феминизм воспринимают как экстремизм. Unsere Machthabenden begreifen Feminismus als Extremismus, insbesondere nach Pussy Riot. Feminismus ist ein heikles Thema geworden, sogar in einem neutralen Raum wie der Kunst, in dem sich meistens gebildete Menschen bewegen. Unter meinen Füßen wächst eine Insel aus fremden Erinnerungen, aus fernen Geschichten. Die mich erden, die mich halten, die mich aus der Zwischenwelt zu sich ziehen. Aus der Zwischenwelt, in der ich lebe, seitdem ich mein Zuhause verlassen habe. Kollegen von Dima haben von einem Regierungstreffen von Lukaschenko mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Kutschma in Minsk erzählt. 1999 verschwand der ehemalige belarussische Minister für innere Sicherheit. Юрий Захаренко. Ihm folgten der Politiker Виктор Гончар und der Unternehmer Анатолій Красовський. Letztes Glied in der Kette der Entführungen war Дмитрий Завадський, der Kameramann von Alexander Lukaschenko. Wie alle anderen hatte er kurz vor seiner Entführung das Lukaschenko-Team verlassen. Dima hatte schon zum russischen Fernsehsender ORT gewechselt. Und als Lukaschenko dort auf der Kamera von Dima das ORT-Logo gesehen hat, hat er sein Interview abgebrochen, Präsident Kutschma zur Seite geschoben, ist nach vorn getreten und hat gesagt: Dima, für wen arbeitest du denn jetzt? Ich werde es dir niemals verzeihen. Dima, ты на кого работаешь? Ich сказал, я тебе этого не прощу. Вот все говорят про эту фразу. И мы, говорит, все смеялись, стояли. Ха-ха-ха, как смешно. Alle haben gelacht damals. Keiner hat geahnt, zu welchen Konsequenzen das führen wird. 8. Juli 2005. Wir wollen die Wahrheit wissen. So hieß die Aktion auf dem Oktoberplatz der belarussischen Hauptstadt. 5 Jahre lang versuchte Svetlana Savatskaya, von der Regierung eine Antwort zu bekommen, was wirklich mit ihrem Mann Dimitri geschah. Ich habe nicht erwartet, dass man mich schlagen wird. Я, конечно, была в ужасе. Я не ожидала, что меня ударят. Они там нас оттесняли во время этой акции. Ну, там же видно, они так в кольцо берут. Sie haben uns eingekreist und sagten, geht doch zum Friedhof. Und ich habe gesagt, verstehen Sie, Sie sind verschwunden, Sie wurden entführt, Sie haben keine Grabsteine. Und als ich das gesagt habe und die anderen riefen, sie ist die Frau von Savatsky, folgte der Schlag. Ich habe den Polizisten angezeigt und bin vor Gericht gegangen. Im Krankenhaus, in das Svetlana Savatskaya eingeliefert wurde, ließen sich gleichzeitig 2 Polizisten ihre Verletzungen offiziell bescheinigen, die sie angeblich von der Schlägerei mit Svetlana davongetragen hatten. Das Urteil des Gerichts lautete, die Handlung des Polizisten war gerechtfertigt, da ich 2 Polizisten geschlagen habe. So lächerlich endet diese Geschichte. Я никогда ничем не занималась, ни карате, ни борьбой, даже спортом, если только аэробикой там или какой-нибудь колонетикой, все. Ich habe niemals Karate, Kampfsport, überhaupt Sport gemacht, mit Ausnahme von Aerobic oder Calinetics. Und nehmen wir an, ich hätte es geschafft, sie zusammenzuschlagen. Was für Polizisten sind das schon? Ich denke, unsere Frauen können alles. Ich weiß nicht, was die deutschen Frauen können, aber unsere können alles. Я не знаю, германские женщины что могут и какие германские женщины, да? Но наша женщина может всё. Почему так стало? Warum ist das so? Die Frauen werden stärker als die Männer. Bei uns in Vitebsk gibt es jetzt zum Beispiel viele weibliche Taxifahrer. Und deshalb denke ich, dass unsere Frauen alles können. Unter anderem das Land regieren. Warum nicht? Physische Kraft ist Männersache. Ich denke nicht, dass eine Frau dümmer ist als ein Mann. Die Frau erzieht die Kinder, aus denen Präsidenten werden. Warum kann sie dann selbst nicht Präsidentin werden? Warum? Der Westen hat mir darauf bislang keine zufriedenstellende Antwort gegeben. Deutschland wird von einer Frau regiert, die die Deutschen als Mutti bezeichnen. Aber warum ist eine Frau unausweichlich die Mutter? Im Osten bleiben die Fragen in der Luft hängen und stoßen ausdauernd gegen gesellschaftliche Erwartungen und Vorstellungen, als ob sie eine Wand wären. Der Mann ist ein Kopf und die Frau ist sein Hals. Und der Kopf dreht sich in die Richtung, die der Hals bestimmt. Mit dieser Volksweisheit werden wir im Osten groß. Und hör nicht auf, daran zu glauben. Есть тут кто-нибудь, кто смог бы мой рассказ послушать? Eine echte Frau ist eine weise Frau. Verstehen Sie? Sie gibt lieber nach, sie sagt lieber nichts. Я с трудом представляю себе настоящую женщину, которая там, знаете, с каким-то занимается склоками, вот там ругает там с какой-нибудь скалкой своего мужа. То есть для меня это исключено. Es fällt mir schwer, mir eine echte Frau vorzustellen, die Stunk anfängt oder mit einem Nudelholz in der Hand ihren Mann beschimpft. Für mich ist das ausgeschlossen. Eine echte Frau steht über jeder Situation, über allem. Sie ist weise. Nicht klug, sondern weise. Обещала мне весь мир, чтобы я не смог не сдаться, не поняв ее, но все ж ее простив. Девчонка. Kollektivbild mit Damen. Frauen in Osteuropa. Ein Feature von Katja Artsomenka. Mit Bojena Rinska, Justina Hauer, Natalia Kawal, Jele Brückner, Svetlana Savatskaya, Franziska Arndt, Anna Bajcik, Mareike Hein, Jelena Ivanova, Birte Schrein, Katja Samucevic, Marina Frink, Irena Karpa, Lara Pitiu, Tanja Sitzko, Larissa Eme Breitbach, Galina, Esther Hausmann und Katja Azumenka. Technische Realisation: Werner Jäger und Sebastian Noll. Musik: Marina Frank. Regieassistenz: Luise Weigert. Regie: Hanna Georgi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Deutschlandradio Kultur.